Erster Ach, Ariel, Stadt, wo David lebte. Lass die Jahre vergehen. Wenn die Feste vorbei sind, zweiter dann werde ich Ariel angreifen. Es wird viel Traurigkeit und Klagen geben. Die Stadt wird leiden. Dritter, ich werde mein Lager um dich herum bauen. Ich werde dich mit einer Mauer umgeben. Ich werde Angriffswelle gegen dich errichten. Vierter, du wirst vom Boden aus sprechen. Deine Stimme wird leise sein, wie ein Flüstern aus dem Staub. Deine Worte kommen aus der Erde. Fünfter, aber deine vielen Feinde werden wie Staub sein. Die bösen Menschen werden wie Spreu sein, die der Wind wegträgt. Das wird sehr schnell passieren. Sechster, Gott, der Herr, wird eine Strafe senden. Es wird Donner und Erdbeben geben. Es wird lauten Lärm, Sturm und Feuer geben, das alles verbrennt. Siebter, es wird wie ein Traum in der Nacht sein. So wird es allen Völkern gehen, die Ariel angreifen. Auch denen, die ihre starke Stadt angreifen. Achter, ein Hungriger träumt, er isst. Dann wacht er auf und ist noch hungrig. Ein Durstiger träumt, er trinkt. Dann wacht er auf und ist noch durstig. So wird es allen Völkern gehen, die den Berg Zion angreifen. Neunter, schaut und wundert euch. Macht euch blind. Sie sind betrunken, aber nicht von Wein. Sie schwanken, aber nicht von Alkohol. Zehnter, Gott, der Herr, hat euch tiefen Schlaf gegeben. Er hat eure Augen, die Propheten, geschlossen. Er hat eure Seher bedeckt. Elfter, die Prophezeiungen sind für euch wie ein versiegeltes Buch. Man gibt es jemandem, der lesen kann, und sagt, lies das. Er antwortet, ich kann nicht, es ist versiegelt. Zwölfter Mann gibt das Buch jemandem, der nicht lesen kann, und sagt, lies das. Er antwortet, ich kann nicht lesen. Dreizehnter, der Herr sprach, dieses Volk kommt mit dem Mund zu mir. Sie ehren mich mit ihren Lippen. Aber ihr Herz ist weit weg von mir. Ihre Ehrfurcht vor Gott ist nur ein menschliches Gebot. 14. Darum werde ich mit diesem Volk etwas Wunderbares tun. Die Weisheit ihrer Weisen wird verschwinden. Die Klugheit ihrer Klugen wird sich verstecken. 15. Schlimm für die, die ihre Pläne vor Gott verstecken. Sie tun ihre Taten im Dunkeln. Sie denken, wer sieht uns? Wer kennt uns? 16. Ihr seid so verdreht. Ist der Töpfer wie der Ton? Kann das Geschöpf zum Schöpfer sagen, du hast mich nicht gemacht? Kann der Topf zum Töpfer sagen, du verstehst nichts? 17. Es ist nur noch eine kurze Zeit. Dann wird der Libanon ein Fruchtgarten sein. Und der Fruchtgarten wird wie ein Wald sein. 18. An diesem Tag werden die Tauben geschriebene Worte hören. Die Augen der Blinden werden aus der Dunkelheit sehen können. 19. Die Leidenden werden sich wieder über Gott freuen. Die armen Menschen werden sich über den Heiligen Israels freuen. 20. Es wird keine bösen Menschen mehr geben. Die Spötter werden verschwinden. Alle, die Böses planen, werden weg sein. 21. Sie führen Menschen im Gericht zu Unrecht. Sie stellen dem Richter Fallen. Sie verdrehen das Recht der Unschuldigen. 22. Darum hat Gott, der Abraham rettete, zum Volk Jakobs gesprochen, Jakob wird dann nicht enttäuscht sein. Sein Gesicht wird dann nicht blass werden. 23. Wenn seine Kinder sehen, was ich getan habe, werden sie meinen Namen ehren. Sie werden den heiligen Jakobs ehren. Sie werden Respekt vor dem Gott Israels haben. 24. Die im Geist irrten, werden klug werden. Die sich beschwerten, werden lernen.